Gut. Ich begrüße euch im Namen auch der Grünen Hochschulgruppe zur zweiten Vorlesung der Springvorlesung Eine Frage des Standpunkts, politische Kunst in Theorie und Praxis. Wir dürfen euch heute Michael Schwedig präsentieren, der zum Thema Eigentum verpflichtet und Urheberrecht referieren wird und hoffentlich auch mit euch diskutieren. Vielleicht noch ein paar kleine Informationen zu Michael. Michael ist zurzeit und schon des Längeren in der Dresdner Kommunalpolitik aktiv, hat dort schon diverse Dinge getan, die man alle auch ganz gut nachlesen kann im Internet, falls ihr daran Interesse habt, und war lange als Kulturmanager tätig und hat dementsprechend auch praktisch mit dem Thema Urheberrecht und geistiges Eigentum eine lange Erfahrung, und das nicht nur im politischen Bereich. Gut, dann würde ich sagen, Bühne frei und viel Spaß. Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Jörg hat schon gesagt, Michael Schmielig ist mein Name. Ich hoffe, dass Sie alle Interesse an diesem Thema haben, das uns ja aus den verschiedensten Perspektiven auch bewegt und auch in der politischen Diskussion steht. Georg hat es auch bereits gesagt, also entgegen landläufiger Auffassung ist der Homo Politicus nicht einer, der immer nur in der Politik war oder hauptberuflich sozusagen zum Berufspolitiker geboren ist. Die größte Zeit meines Lebens habe ich als Journalist und Kulturmanager verbracht und in dieser Rolle auch immer sehr kritisch, übrigens auch als Mitglied der GEMA und dann als Mitglied der Verwertungsgesellschaft VG Wort, immer kritisch das Treiben meiner Interessensvertreter begleitet, auch publizistisch. Ich möchte mit Ihnen heute über das etwas provokante Thema sprechen, Eigentum verpflichtet, auch das Geistige. Sie sehen mir nach, dass ich mit meinem kleinen Leitfaden hier etwas offener umgehe. Ich bin ziemlich extrem sehbehindert und deshalb helfen mir auch 14 Punktschriften nicht aus, wenn ich sie hier hinlege. Ich würde Sie bitten wollen, dass Sie jederzeit, wenn Sie Fragen haben oder auch Einwände haben, mich während des Vortrages auch unterbrechen. Und ich gehe ohnehin davon aus, dass wir im Anschluss daran Zeit haben und Sie Lust dazu haben, mit mir über dieses Thema zu diskutieren. Ja, steigen wir gleich ein, ganz praktisch. Was glauben Sie, habe ich gerade etwas gemacht, was relevant ist für dieses Thema? Also ich habe fotografiert, ich habe nicht telefoniert. Also man kann mit diesen Dingern auch telefonieren, aber überwiegend benutzt man das ja für andere Dinge. Ja, haben Sie eine Meinung dazu? Ich habe auf den Kameraauslöser gedrückt. Und damit habe ich was ausgelöst, einen urheberrechtlich relevanten Vorgang. Wenn ich den jetzt noch bei Twitter einstellen würde, wäre auch gleich veröffentlicht. Und das heißt nicht, dass damit auch mein Recht an diesem Bild weg ist. Ganz im Gegenteil, es bleibt mindestens 70 Jahre, wenn ich mal davon ausgehe, dass ich dieses Foto auch noch mit einem künstlerischen Titel belege, wie zum Beispiel der Dozent am Anfang der Verzweiflung oder irgendwie so etwas, dann könnte ich dem Ganzen noch einen künstlerischen Touch geben und dann wäre es in der Tat urheberrechtlich geschützt und würde 70 Jahre nach meinem Ableben noch sozusagen unter die Bedingungen des Urheberrechts fallen. Sprich, wenn ich jetzt mal pessimistisch sage, ich sterbe in 17 Jahren, habe ich hier gerade etwas getan, was praktisch wegweisend ist ins nächste Jahrhundert. Zumindest noch bis zum Ende dieses Jahrhunderts eine Rechtswirkung erreichen würde. Wenn Sie jetzt hier heute Nachmittag eine geniale Idee entwickeln würden zur Rettung der Menschheit, muss ich Sie leider enttäuschen, das zählt urheberrechtlich gar nicht. Das ist für Sie schön, aber im Grunde genommen für unser Thema völlig uninteressant, weil nur das Werk und nicht die Idee geschützt werden kann. So gesehen sind die Ideen von Karl Marx nie urheberrechtlich zu schützen gewesen im Kommunistischen Manifest. Allerdings das Werk als solches, das Buch, das war es dann in der Tat. Aber auch das ist Schnee von gestern, nicht nur Karl Marx, weil da natürlich logischerweise bei einem Datum von 1848, Verlegungsdatum und einem späteren Tod, natürlich die Schutzrechte längst ausgelaufen sind. Das Thema Urheberrecht, meine sehr verehrten Damen und Herren, wurde von einem Musikmanager, dem Thomas M. Stein, seines Zeichens Generalmanager von BMG Aiola, in den Ende der 90er Jahre mal so beschrieben. Die Wirtschaft des 20. Jahrhunderts wurde von der Produktion von Waren und Dienstleistungen bestimmt. Die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts von der Verwertung von Rechten. Man könnte, wenn man die momentanen Nachrichten man sich anschaut, eher den Eindruck haben, dass es auch nicht um Rechte geht, sondern eher um das Zocken an den Finanzbörsen. Aber was Herr Steines damit sagen wollte, ist eigentlich, dass das Thema des geistigen Urheberrechts auf den verschiedensten Ebenen einfach an extremer Bedeutung gewinnt. Und deshalb möchte ich auch meine Ausführungen weniger unter den Fokus stellen, wie hat das Internet unser Urheberrecht verändert oder wie halten wir es denn mit der Kriminalisierung zum Beispiel von Urheberrechtsverletzungen im Internet, sondern ich möchte mich den Fragen zuwenden, haben wir eigentlich noch einen Urheberrechtsschutz in der ursprünglichen Bedeutung oder ist es zunehmend ein Schutz von Verwertungsketten und industriellen Interessenslagen? Ist geistiges Eigentum überhaupt noch im ursprünglichen Sinne definierbar, beziehungsweise hat die Anwendung der ursprünglichen Definition auf neue Schöpfungsformen überhaupt noch etwas mit dem Schutz geistigen Eigentums zu tun? Und auch die Frage, uns der Frage widmen, verhindert das Urheberrecht nicht vielmehr sogar das Entstehen neuer Werke? Und schließlich würde ich noch kurz beleuchten wollen die Frage, wer schützt die Urheber eigentlich vor ihren vermeintlichen Interessensvertretern? Zu Beginn möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. 1970 kam ein gewiefter Musikverleger aus München auf die Idee, zu einem Zeitpunkt, als hier in Dresden zumindest die politische Führung noch der Meinung war, dass die Völker bald alle Signale hören und zum letzten Gefecht aufrufen, nämlich die Frage zu stellen, wer hat eigentlich die Rechte an der Internationalen? Also dieses berühmte Lied, welches ja hier nun, wenn man so will, oder in allen sozialistischen Staaten, wenn man so will, der in den Hitlisten war. Morgens zum Frühstück und abends sozusagen zum Ende des Radioprogramms, nicht zuletzt natürlich am 1. Mai und bei allen offiziellen internationalen Gelegenheiten gespielt wurde. Dieses Vaterunser der kommunistischen Welt reizt diesen Herrn Bayerlein und er stellte sich die Frage, wer hat die Rechte? Er wurde auch schnell fündig, ein kleiner französischer Verlag hatte sie, hat es auch gar nicht so richtig registriert, also sie hatte, bekam wohl ab und zu auch mal Tantiemen und Herr Bayerlein registrierte der Text von Herrn Konrad Luckert, einem Deutschen, 1910 geschrieben. Dummerweise ist der Luckert schon 1914 im Ersten Weltkrieg gefallen, also 1974 liefen die Rechte aus. Nicht so interessant, aber dann kam er darauf, dass die Musik von Pierre Legetier geschrieben wurde, der erst im Jahre 1932 starb. Und der gewiefte Herr Bayerlein, ihm war klar, damit 70 Jahre nach dem Tod, also bis zum Jahre 2002, sind quasi die Rechte der Internationalen frei. Er schrieb auch das Kulturministerium der DDR an und teilte ihnen mit, aha, ich habe jetzt die Rechte an der Internationalen, bitteschön überweist mir mal die Tantiemen. Und er erwarb nach und nach praktisch auf der ganzen Welt die Rechte an der Internationalen. Das führte dazu, dass natürlich am Anfang jemand wie Bayerlein, auch als bekennender Kapitalist, man natürlich sich weigern wollte, aber die internationalen Abkommen zwangen tatsächlich alle dazu, diese Rechte anzuerkennen und, so sagt Herr Bayerlein, mit Ausnahme von Nordkorea und Kuba zahlten alle, auch die DDR. Es flossen auf Herrn Bayerleins Konto nach diesem Coup von 1970, wie er selbst in einem Interview sagte, mehrere Millionen. Und er bezeichnete das als vorweggenommenen Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus. Nun kann man wirklich darüber spekulieren, ich tue das auch mal, wie die beiden überzeugten Sozialisten, die Autoren dieses Liedes, Komponist und Textdichter, wie die sich im Grab umgedreht hätten. Ganz sicherlich kann ich aber auch sagen, dass der sogenannte Erfinder, oder den ich jetzt mal als Erfinder des Urheberrechts bezeichnen möchte, sein römisches Haupt geschüttelt hätte. Deshalb möchte ich Ihnen eine kleine Einführung in das Urheberrecht an dieser Stelle geben. Die antiken Rechtsordnungen kannten nämlich überhaupt kein Urheberrecht im heutigen Sinne. Es gab praktisch nur Beziehungen zwischen einzelnen Bürger und den jeweiligen Künstler. Und da man natürlich künstlerische Fähigkeiten als göttliche Gabe auffasste, war das selbstverständlich, dass man dies der Allgemeinheit zur Verfügung stellte. Dennoch ist ein erster Urheberrechtsstreit bekannt aus dem ersten Jahrhundert dieser Zeitrechnung. Sie wurde von Marcus Valerius Martilis geprägt, der sich mit einem Dichterkollegen anlegte, der ständig im Grunde genommen seine Gedichte zitierte, dies aber nicht natürlich zugab, sondern dies als seine eigene Gedichte ausgab, und er nannte ihn einen Sklavenräuber. Das heißt im Grunde genommen natürlich in einer Sklavengesellschaft wie der römischen war das auch ein extremes Vergehen. Dies heißt im Übrigen auf Lateinisch Plagiarius und damit ist klar, wo auch der Begriff des Plagiats herkam. Es war in den römischen Gesellschaften natürlich der Schutz geistigen Eigentums völlig undenkbar. Bis weit eigentlich hinein, gibt es eigentlich irgendwie die Möglichkeit eines Wassers oder sowas in der Richtung? Also Geleitungswasser oder irgendwie sowas? Der Frühling, der macht einen, ne? Es war seinerzeit auch völlig üblich, dass künstlerische Werke kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Es war praktisch sogar eher verpönt, dass in der römischen Gesellschaft die Leistungen und Dienstleistungen von Freien gegen ein Geld abgegeben wurde. Es waren Gefälligkeiten, für die man ein Honorarium vielleicht erhoffte, also ein Gefälligkeitshonorar. Aber die Idee, dass man praktisch geistiges Eigentum schützen könnte und dafür Geld bekommt, war damals undenkbar. Allerdings war der Diebstahl schon, wie beschrieben, ein Thema. Diese Undenkbarkeit, geistiges Eigentum in irgendeiner Form zu schützen oder sowas Ähnliches wie Urheberrecht zu kreieren, wirkte weit hinein bis ins Mittelalter. Eigentum konnte man eigentlich nur in Sachen erlangen. Man konnte zum Beispiel ein Buch stehlen, aber den Inhalt eines Buches konnte man selbstverständlich abschreiben, das war normal. Und deshalb war es gar nicht das Thema, geistiges Eigentum zu schützen. Das veränderte sich erst mit dem Auftauchen des guten Herrn Gutenberg, der natürlich ein vitales Interesse und mit ihm alle Druckerkollegen darin hatte und damit hatte, natürlich seine. Oh ja, super. Danke. Nehmen wir mal davon Gebrauch. Club Mate. Sieht er nicht sonst anders aus? Na, schmeckt aber so. Der natürlich ein vitales Interesse daran hatte, dass die Druckkunst und die Bücher, die er verlegte, natürlich in irgendeiner Form sich auch rechneten. Und man kann sich vorstellen, dass als die Druckkunst aufkam und nicht nur Herr Gutenberg über eine Druckmaschine verfügte, auch sehr schnell andere auf die Idee kamen, Bücher zu drucken, am einfachsten natürlich nachzudrucken. Und so wurde an die Obrigkeit der Wunsch herangetragen, dieses Recht der Drucker, also gar nicht das Urheberrecht, um die ging es gar nicht, die waren damals froh, wenn Bücher gedruckt wurden, geschweige denn dafür Geld erhalten, war eher die Ausnahme, wurde also an die jeweiligen regionalen Obrigkeiten der Wunsch herangetragen, das Recht auf das die Drucklegung eines Buches in irgendeiner Form zu schützen. Die Verleger oder die Drucker bekamen natürlich auch Unterstützung von den Autoren, die insbesondere darüber böse waren, da ging es auch noch nicht um Verwertungsketten, sondern darüber böse waren, dass meistens die Nachdrucke sehr viel schlampiger waren, verändert wurden, Teile weggelassen wurden, das spricht also ihr Originalwerk eigentlich nicht mehr in der ursprünglichen Form vorhanden gewesen war. die Fürsten räumten teilweise, regional sehr unterschiedlich, den Druckern dieses Recht ein, weil es natürlich auch in ihrem Interesse lag. Es lag in ihrem Interesse, weil sie damit quasi die Kontrolle über den Buchmarkt erhielten. Also wussten, was dort veröffentlicht werden konnte, was veröffentlicht wurde, weil sie natürlich mit dem Recht, Bücher zu verlegen und geschützt zu verlegen, auch die Verpflichtung der Drucker verbunden gewesen war, natürlich den Obrigkeiten zu sagen, welchen Buch sie denn verlegt hatten. Also sprich, im Grunde genommen, es auch zur Zensur vorzulegen. Eine wesentliche Änderung in der ganzen Diskussion um persönliches Eigentum an geistigen Schöpfungen entstand während der Renaissance. Weil die Individualität sehr viel stärker in den Mittelpunkt auch des Interesses rückte. Es gab Künstler wie Dürer, die natürlich auch hochgeachtet in ihrer Zeit einfach sagten, wir müssen ein Privileg haben, wir müssen praktisch für das, was wir machen, auch nicht nur eine ideelle Leistung bekommen, sondern eigentlich auch eine Bezahlung, die auch vereinbart wird und nicht nur den Almosen oder den freiwilligen Zuwendungen der Obrigkeit unterworfen gewesen ist. Und Dürer selbst spricht im Jahre 1511 erstmals in der Literatur im Zusammenhang mit einem geistigen Werk, in dem Fall einer von Zeichnungen, mit Schöpfung. Also der Schöpfungsbegriff war vorher, wenn man so will, der Bibel vorbehalten. Aber Dürer spricht eben in dem Zusammenhang von geistiger Schöpfung. Er konnte sich das auch erlauben. Er war hoch angesehen und im Übrigen ist dies auch der erste Fall, der bekannt ist, dass ein Künstler und seine Nachfahren von seiner künstlerischen Arbeit profitierten, denn er verhandelte noch zu Lebzeiten für seine Witwe praktisch eine Apanage aus für seine künstlerische Arbeit, die er bis dahin geleistet hatte. Die Privilegien, die sich seinerzeit so langsam entwickelten für schöpferisch tätige Menschen, waren aber nur der Schutz der jeweiligen Person. Sie wurden also Teil des Persönlichkeitsrechts, sie waren aber noch kein verbrieftes Recht der Schöpfer von Leistungen, daraus auch Einnahmen zu erzielen. Es waren aber die Verleger, die zu dem Zeitpunkt begannen, für ihr Verlegerrecht, was sie auch Urheberrecht schon nannten, praktisch gewerbliche Schutzrechte einzufordern. Und so gab es dann auch in vielen Ländern, in Frankreich, in England und natürlich auch im heutigen Deutschland sehr viele Versuche und auch Verträge, die gemacht wurden, die praktisch den Staat als Gewährleister eines solchen Schutzes per Vertrag verpflichtete. Also sprich, es konnte sich der Drucker X darauf verlassen, dass der Staat im Zweifelsfall, wenn dort ein Raubdruck auftauchte, auch gegen den entsprechend vorzugehen in der Lage war. Es dauerte immerhin noch bis ins 19. Jahrhundert hinein, beziehungsweise bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, als erstmals eigentlich eigentumsähnliche Rechte an geistigen Leistungen auch tatsächlich in Gesetzen festgehalten wurden. Die ersten waren die Engländer. Es gab dort das sogenannte Statute of Anne von 1710, in dem praktisch das Urheberrecht festgeschrieben war, das Vervielfältigungsrecht nur zeitweise abgetreten werden konnte, also eigentlich schon so etwas Ähnliches wie modernes Urheberrecht und auch automatisch an den Urheber wieder zurückfiel. Ähnliche Gesetze wurden auch in Frankreich und später auch in den Vereinigten Staaten verabschiedet und so entstand im Übrigen auch in England wie in Amerika das, was wir heute immer noch so als Copyright-Recht kennen, auch visualisiert mit diesem berühmten C, welches ein Kreis trägt. Das war sozusagen das offizielle Zeichen dafür, dass ein Werk dem Copyright unterworfen war, Voraussetzung war aber, auch im Gegensatz zu heute, dass dieses Werk entsprechend registriert wurde. In beiden Ländern, in den USA wie in England, wurde das Registrierungsrecht in den späten, also in den 50er Jahren in England und in den 80er Jahren, Ende der 70er Jahre in Amerika wieder abgeschafft. Auch in Deutschland, also im Reichsgebiet, wurde im Jahre 1837 erstmals eine 10-jährige Schutzfrist für Werke eingeführt. Entsprechende internationale Vereinbarungen wurden im Laufe oder des 19. Jahrhunderts bis zum Jahre 1890 getroffen. Im 20. Jahrhundert tat sich eigentlich im Urheberrecht eigentlich gar nichts. Während der Nazizeit, muss man sagen, die fassten ja Urheber, Künstler so als Treuhänder des Volkes auf und erklärten es eigentlich so aus ihrer Sicht für Gemeingut, aber es wurden nie die Urheberrechtsgesetze aus dem Jahre 1907 und 1901 aufgehoben, auch während der Nazizeit nicht. Erst als im Jahre 1952 ein internationales Urheberrecht vereinbart wurde, das sogenannte Welturheberrechtsabkommen, bekam nochmal Bewegung in die rechtlichen Regelungen, auch in den europäischen Ländern. In der Bundesrepublik wurde, im Übrigen in der DDR galt das Urheberrecht von 1901 und 1907 auch weiter, also es wurde nicht mehr verändert. Es wurde auch nur auf den unterschiedlichsten Art und Weisen geltend gemacht. In der Bundesrepublik wurde im September 65 praktisch das jetzt gültige Urheberrecht, was jetzt noch einmal vor kurzem extrem modifiziert wurde, verabschiedet. Und in diesem jetzt gültigen Urheberrecht wurde auch erstmals diese extrem langen Schutzfristen von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers vereinbart. Das war einmalig. Weltweit, also Deutschland war an der Stelle, ich sage jetzt mal Vorreiter, ob das ein Fug ist, werden wir vielleicht dann im Laufe des heutigen Nachmittags noch feststellen, Vorreiter in der Frage eines über den Tod hinausgehenden Urheberrechts und mit ganz langen Wirkungsfristen, nämlich die von 70 Jahren. Bezeichnend ist aber, und das ist jetzt die neuere Entwicklung, die ich auch vorhin mit dem Zitat aus dem Bereich der Schallplattenindustrie angedeutet habe. Zunehmend aber muss man sagen, dass die Abkommen, die es im Urheberrecht in den letzten 20 Jahren gegeben haben, insbesondere auch das internationale Abkommen, das abgekürzt TRIPS heißt, ich weiß nicht, auf welchen die waren, aber auf jeden Fall wurden dort nicht nur Mindeststandards für das Urheberrecht festgelegt, es wurden erstmals sehr einseitig die wirtschaftlichen Interessen der Urheber und deren Rechtevertreter geregelt. Es wurde also eine Abgrenzung vorgenommen zwischen den Nutzern und den Rechteinhabern. Insbesondere wurden damit auch die Verwertungsketten, wie sie heute üblich sind, auch einem gesetzlichen Schutz unterworfen. Man kann sagen, dass zu dem Zeitpunkt in Amerika wie in Europa die Unterhaltungsindustrie schon extrem einflussreich war. In Amerika natürlich noch sehr viel stärker als in Europa. Und man sagen kann, dass diese internationalen Abkommen, die zum ausgehenden 20. Jahrhundert abgeschlossen wurden, eben auch das Produkt einer extremen Lobbyarbeit der Unterhaltungsindustrie gewesen ist. Ebenfalls finden sich diese Elemente in der Urheberrechtsrichtlinie der Europäischen Union aus dem Jahre 2003, die auch die Grundlage für alle urheberrechtlichen Veränderungen innerhalb der Länder der Europäischen Union geworden ist. Man kann also, das ist das erste Resümee, feststellen, dass Urheberrecht hat in der langen Geschichte eigentlich nur, wenn man so will, 120 Jahre oder 160 Jahre als ein unbedingter Schutz des einzelnen Schöpfers gestanden und ist jetzt sehr viel stärker und sehr viel deutlicher zu einem Rechteverwertungsvorschriften geworden, die in sehr vielen Bereichen nicht mehr den Urheber als solches schützt, sondern denjenigen, der Rechte an geistigem Eigentum wahrnimmt. So ist es dann auch nachvollziehbar, dass heute in der politischen Diskussion über die Lockerung von Urheberrecht diskutiert wird und heftig diskutiert wird. Und ich erlaube mir dann auch in diesem Zusammenhang auch als Grüner hier die Piraten zu erwähnen, die meines Erachtens die Leistung vollbracht haben, dass eben tatsächlich darüber gesprochen wird und diskutiert wird, ob die jetzigen urheberrechtlichen Vorschriften noch mit gesellschaftlicher Realität und mit dem Anspruch der Gesellschaft, auch über die kulturellen Güter zu verfügen, ja, ob das noch zeitgemäß ist. Und ich denke, diese Diskussion ist während wir einerseits eine weitere Verfestigung dieses an den Verwerter sich orientierenden Urheberrechts erleben, haben wir andererseits eine, wie ich finde, sehr offene politische Diskussion darüber, wie sich das Urheberrecht entwickeln muss. Ich habe in dem Titel der heutigen Veranstaltung etwas provokant gesagt, Urheberrecht im Zeitalter postkreativer Aneignung. Vielleicht ist es nicht ganz fair, es ist eher neokreative Aneignung, würde ich sagen. Also es ist eine neue Form, wie Kreativität sich auch in schöpferischen Werten widerschlägt. Weil ich will gerne zugeben, dass ich mit dem Begriff Kreativität und dieser Inflation dieses Begriffes auch meine Schwierigkeiten habe. Ich würde diese inflationäre Verwendung des Begriffes ja fast schon unter Verwendungsstrafe, also unter Strafe stellen, der ist alles als kreativer bezeichnet. Aber fraglos ist es so, dass in allen Werken, die wir erleben, auch wenn sich die Art und Weise, wie schöpferische Werke geschaffen werden, dramatisch verändert haben, natürlich immer unterstellen muss, dass dahinter eine kreative Leistung steckt. In der Beurteilung, was ist das eigentlich? Ich habe zu Beginn die Behauptung aufgestellt, die auch beweisbar ist, dass ich mit diesem Klick auf die Kamera ein urheberrechtlich geschütztes Werk geschaffen habe. Das ist die Wirklichkeit. Der Anspruch, welche Werke schützbar sind, ist sehr viel, sagen wir mal, sehr viel anspruchsvoller. So heißt es nämlich, urheberrechtlich ist nur eine persönliche geistige Schöpfung als Werk schutzfähig. Das Ausdrücken auf den Auflöser würde ich nicht unbedingt in diese Kategorie packen, aber damit will der Gesetzgeber kreative Leistungen von Personen schützen, zum Beispiel Wahlgesänge, Skulpturen, ein Schimpanse, der eine Leinwand bespritzt, ist in dem Sinne nicht schützbar, auch wenn es manchmal ganz nett aussieht. Und es ist sehr entscheidend, dass natürlich das Urheberrecht, und das ist eine gewisse deutsche Eigenschaft, die im amerikanischen Urheberrecht nicht so vollzogen wird, ist immer an die Person des Urhebers gebunden. Das heißt, ich kann eigentlich mein Urheberrecht, egal welche Verwertungskette hinter mir steht, nicht abtreten an Dritte. Mein Urheberrecht behalte ich. Und selbst wenn dieses Foto jetzt irgendwo veröffentlicht würde, weil ich es ja auf Twitter in die Welt geschickt habe, nicht wirklich, aber ich tue jetzt mal so, wäre sozusagen ich immer noch, egal wer es verwendet, der Urheber dieses Werkes. So gesehen ist also die persönliche Schöpfung das Hauptkriterium für die Beurteilung, ob es sich um ein urheberrechtlich zu schützendes Werk ist. Es muss eigentlich individuell eigentümlichen Charakter aufweisen und es muss sich von anderen vorhandenen Werken deutlich abheben. Auch da habe ich meine Zweifel. Der Urheber schafft somit immer etwas Neues, worin die Kreativität des menschlichen Geistes erkennbar sein muss. So viel zur Theorie. So gesehen können die unterschiedlichsten Werke nach dem Urheberrecht geschützt werden. Ich gestatte mir kurz die Werke aufzuführen, wie sie im Paragraph 2 des Urheberrechts festgehalten sind. Es können also Sprachwerke, Schriftwerke, Reden und Computerprogramme sein. Also ich vermute, dass ich selbst ein Urheberrecht an dem, was ich jetzt hier gerade sage, erlangen könnte. Es sind selbstverständlich Werke der Musik, pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst, Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke, Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnliche Lichtbildwerke geschaffen werden, Filmwerke, ich erspare mir diese ergänzenden Formulierung, und Darstellung wissenschaftlicher, technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen und so weiter. Das Urheberrecht, das hatte ich anfangs gesagt, entsteht nicht dadurch, dass ich es wohin verkaufe, sondern es entsteht mit der Entstehung. Also in dem hier praktizierten Beispiel mit dem Druck auf den Drücken des Auslösers. Ich denke allerdings, und das wird eben auch deutlich, sind diese hier formulierten Kriterien von der Praxis längst überholt. Das Urheberrecht wird in aktuellen Formen künstlerischer Schöpfung meines Erachtens nicht mehr gerecht. Und im Gegensatz zu der Behauptung, dass ein gelockertes Verwertungsrecht den Künstlern quasi die Basis entzieht, was ja in der aktuellen Diskussion um die Reform des Urheberrechts eine große Rolle spielt, und damit eigentlich der kulturellen Verarmung Tür und Tor geöffnet wird, würde ich angesichts des Umstandes, dass in der gesamten finanziellen Verwertungskette der Urheber das letzte Glied der Kette ist, bezweifeln, dass eine Veränderung des Urheberrechts und eine weitere Liberalisierung tatsächlich dazu führt, dass künstlerisch-schöpferische Arbeit weniger wird, Künstler sozusagen nicht mehr in der Lage sein werden, ihre Werke anzubieten. Man muss im Gegenteil eines sagen, und hier gestatte ich mir einen Blick oder meinen Fokus doch sehr stark auf den musikalischen Bereich zu legen. Im Gegensatz zum Urheber genießt der ausführende Künstler praktisch gar keinen, so gut wie gar keinen Schutz. Welche rechtlichen Verwertungsketten er für sich in Anspruch nehmen kann, darauf komme ich noch zu sprechen. Er ist nämlich nur eingereiht in eine sehr lange Verwertungskette von sogenannten Leistungsschutzrechten. Was das ist, werde ich auch gerne noch erläutern. Trotzdem stelle ich mir die Frage, ist es wirklich immer die Komposition, die zum Beispiel ein Musikwerk interessant macht oder auch erfolgreich macht? Ist es nicht möglicherweise, oder ich frage mich wirklich, ob zum Beispiel das bekannte Werk von Jimi Hendrix, Hey Joe, durch einen Komponisten, den kaum einer kennt, den William Roberts, der auch im Übrigen, unter dem es auch sehr erfolglos 20 Jahre gewesen ist, an Bedeutung gewonnen hat, oder das spezielle Gitarrenspiel von Jimi Hendrix es war. Ich frage mich, ob ein Song von Janis Joplin wie Me and Bobby McGee tatsächlich nicht vielleicht durch die Stimme und die Interpretation der Künstlerin an Bedeutung gewonnen hat. Und wenn ich mir das Original, das etwas langweilige Original des Komponisten Chris Christopherson anhöre, dann würde ich sagen, ja, es war eigentlich der Ausdruck der Künstlerin, die dieses Lied groß gemacht hat und nicht die Komposition als solche. Abgesehen davon, dass natürlich auch das spezielle Gitarrenspiel von The Edge, von U2 oder von Keith Richards von den Rolling Stones einem Song das gibt, was ihn vielleicht ausmacht und weniger die Komposition. Diese Debatte wird aber in der Urheberrechtsdebatte nicht geführt. Hier geht es um simple Leistungsschutzrechte von Beteiligten an der Produktion. Und ich frage mich auch, ob zum Beispiel die Rolle des Produzenten, der eigentlich schon seit den 60er Jahren in der Musik eine Riesenrolle gespielt hat, wenn ich an die Hitfabriken Amerikas denke, Motown Records, wo eigentlich, sagen wir mal, hochqualifizierte Produzenten an den Reglern Musik produziert haben mit durchschnittlichen Songs, manchmal auch durchschnittlichen Sängerinnen und Sängern, und vielleicht aber auch relativ guten Musikern, wird diese Rolle der Beteiligten an einem kreativen Prozess die sowohl dazu führt, dass diese Musik erfolgreich wird, überhaupt einen Massengeschmack trifft, in den gesamten Verwertungsketten des Urheberrechts völlig übersehen. Die in dieser Form an dem Produktionsprozess, an dem kreativen Prozess des Musikmachens Beteiligten können sich nur den Kuchen der sogenannten Leistungsschutzrechte teilen. Auf Deutschland bezogen, das sind übrigens diese Leistungsschutzrechte, werden teilweise auch zusammen mit GEMA-Gebühren eingezogen, aber entstehen auch dadurch, dass es zum Beispiel auf Leer-CDs Abgaben gibt, die in diese GVL, das ist die Vertretung der Leistungsschutzempfänger, einfließen. Wenn ich das mal also in Zahlen vergleichen darf, bei der GEMA sind es jährlich 800 Millionen allein in Deutschland, die aus Urheberrechtsabgaben an 60.000 Berechtigte verteilt werden. Das klingt im Grunde genommen, wenn ich das jetzt mal rein mathematisch auflöse, ja vielleicht auch nicht für eine gewisse Summe, aber unter diesen 60.000 Beteiligten sind, wie das in unserer gesamten Gesellschaft so ist, gibt es genau 6.000, die eben fast 50% dieser GEMA-Einnahmen für sich beanspruchen dürfen. Bei der GVL, also bei den Rechten, von denen ich gerade gesprochen habe, den sogenannten Leistungsschutzrechten, stehen in Deutschland jährlich 155 Millionen Euro zur Verfügung, die auf 130.000 Berechtigte verteilt werden. Den größten Teil davon kriegen aber die Plattenfirmen und nicht die gerade vorhin von mir geschilderten Beteiligten an der Produktion, wie Produzenten, Musiker und so weiter. Stelle also fest, das Copyright macht mitnichten die Urheber der Werke reich. Der winzige Bruchteil am Verkauf einer CD, der tatsächlich in den Taschen der Komponisten landet, der größte Stück vom Kuchen sichern sich die Rechteverwerter, Industrie und Handel, muss häufig noch mit Komponistenkollegen und Textern geteilt werden. Ich gestatte mir dann einfach auch mal zur Darstellung, wie es sich für den Einzelnen auch im Einzelnen verhält, zum Beispiel beim Verkauf, also es gibt noch Menschen, die kaufen CDs. Nehmen wir mal das Beispiel CD, kostet vielleicht 15,99 im Handel. Davon erhält der Künstler 64 Cent. Das sind 4% des Ladenpreises. Beim Download übrigens ist es nicht viel anders. Ein Song, der 1,39 € kostet, die meisten sind ja so um die 99 Cent, ist der Künstleranteil 5,6 Cent. Man kann also feststellen, dass die Behauptung, nur die so in Deutschland oder auch in der westlichen Welt aufgebaute Verwertungskette sichert praktisch Kreativität, eigentlich eine Farce ist. Weil diejenigen, die eigentlich den kreativen Prozess voranbringen, doch mit relativ geringen Bruchteilen dieser Einnahmen abgespeist werden. Es ist aber auch klar, dass zum Beispiel die Überbewertung der Komponistenrolle nach wie vor so ist, wie sie ist. Diejenigen, die über diese Fragen entscheiden, sind Politiker, die ganz verzückt abends in einer Mahlersymphonie sitzen und sagen, ja, eine solch schöne Musik, die muss man doch schützen und mit entsprechenden Urheberrechten auch belegen. Ich denke aber, und es sind mittlerweile über 95% der Wertschöpfungen und der Werkschöpfungen im Bereich der Musik werden eben im Bereich der Popularmusik vollbracht und haben eigentlich mit diesen schöpferischen Vorstellungen, althergebrachten schöpferischen Vorstellungen wenig zu tun. Die Vergütung der Urheber im Musikbereich tut nämlich immer noch so, als sei die Musikwelt mit kleinen Mozarten bevölkert, die komponieren und virtuos die Geschichte der Musik vorantreiben. Die erfolgreichen Musiktitel der letzten Jahre, insbesondere im Bereich der Hip-Hop-Musik zum Beispiel, sind in den seltensten Fällen einem Komponisten oder Komponisten und Songschreiber bzw. Textschreiber zuzuordnen. Wenn Sie sich mal die Credits, also die Hinweise, wer komponiert hat, also wer das Stück erstellt hat, also erfunden hat, entwickelt hat, auf vielen Hip-Hop-Produktionen anschauen, dann werden Sie dort eine Liste von 12, 13 Namen finden. Ich vermute, da sind alle mit drin, die in diesem Produktionsprozess beteiligt gewesen sind. Möglicherweise war auch der Pizzafahrer dabei gewesen. Auf jeden Fall, es ist nicht mehr so klar zuordnenbar. Und es ist dann besonders, man könnte sagen charmant, ich würde fast schon sagen perfide, wenn einer der Unterzeichner dieses Appells an die Bundeskanzlerin nun ganz und gar die Finger wegzulassen vom Urheberrecht, ein gewisser DJ Ötzi war, der nun auch in dem Brief wird ja beschworen, dass der Untergang der Musikkultur bevorstünde, wenn das Urheberrecht in der entsprechenden Form etwas gelockert würde. Bei ihm muss man nun sagen, er ist ja der Schöpfer dieses großartigen Werkes Anton aus Tirol. Auch ungewollt wird man mit diesem Song wahrscheinlich konfrontiert worden sein in den letzten 10 Jahren. Für diesen Song im Übrigen zeichnen insgesamt 17 Autoren verantwortlich. Ist ja ein sehr kompaktes Werk, muss man nachvollziehen können. Von daher hat er natürlich auch ein großes Interesse, dass die Urheberabgaben auf dem ähnlichen Niveau bleiben, weil wenn man natürlich teilen muss, bleibt auch vom guten Geld relativ wenig übrig. Es ist aber auch so, und das darf man in dem Zusammenhang nicht verkennen. Ich habe gesagt, das Urheberrecht ist nicht abdingbar. Das heißt, man kann sein Urheberrecht eigentlich nicht übertragen. Die Tatsache aber, dass es das gesamte Musikgeschäft von wirklich, sagen wir mal, auch von gigantischen Geldsummen geprägt ist, führt auch automatisch dazu, dass in den Musikverlagen eine ganze Riege von Lohnschreibern beschäftigt werden. Die komponieren den ganzen Tag, schreiben den ganzen Tag mehr oder weniger sinnvolle Texte und tun dies um den Preis, niemals genannt zu werden. Das ist eine Grauzone, die ist eigentlich nicht erlaubt, passiert aber in den ganzen großen Musikverlagen. Und das hat auch seine Notwendigkeit, in Anführungsstrichen, weil natürlich nur dann, wenn praktisch die Werke durch solche Lohnschreiber entstehen, auch die Künstler selbst unter deutscher Flagge mit ihren Songs segeln können. Wir haben es heute in der Musikbranche mit sogenannten 360-Grad-Verträgen zu tun. Also früher hatte man einen Vertrag zu einer Schallplattenproduktion. Dadurch, dass aber wegen der bösen Menschen, die alle sich die Dinge illegal im Internet herunterladen, natürlich die Einnahmen der Plattenindustrie so schlecht sind, jetzt steigen sie gerade wieder, aber jahrelang in den Keller gegangen sind, und ich hoffe, Sie haben aber das auch als Ironie aufgefasst, ist man in der Industrie dazu übergegangen, sogenannte 360-Grad-Verträge mit den Künstlern zu machen. Das heißt, die Plattenfirma ist nicht nur an dem Verkauf von Schallplatten beteiligt, sondern man ist an allem beteiligt. Man ist beteiligt am Merchandising, an den Einnahmen aus Konzertauftritten, aber auch an den Urheberrechtseinnahmen. Und deshalb muss man eben, oder das muss man wissen, wenn man sich zum Beispiel eine Robbie Williams Platte kaufen sollte, bei dem er als Komponist angegeben ist. Im Falle von Robbie Williams kann man feststellen, er hat einen Deal mit der EMI gemacht, 127 Millionen Dollar hat er dafür bekommen, für 3 Alben. Bekanntermaßen sind die alle so ziemlich, also außer einem Greatest Hits Album und einem Live Album ist da noch irgendwie so ein anderes entstanden. Zumindest für den großen weltweiten Markt ist es ziemlich gefloppt, und die Plattenfirmen konnten sich nur darüber refinanzieren, dass sie eben auch an den Urheberrechtsabgaben, die auf Robbie Williams Songs in Anführungsstrichen gezahlt wurden, entsprechend beteiligt waren. Nur das sicherte sie in dem hohen Investment dieser 127 Millionen entsprechend ab. Feststellung. Niemand, weder Wolfgang Amadeus Mozart noch DJ Ötzi, wenngleich es mir schwerfällt, die in einem Satz zu nennen, schafft Musik alleine aus sich heraus. Immer bedarf es der Vorarbeit von anderen. Man bedient man sich offen aus dem Vorhandenen, mal wird man inspiriert, ein anderes Mal mag man bestehende Strömungen weiterentwickeln. Aber niemals kommt man auf die Welt, wandelt taub und blind umher und schreibt dann die Zauberflöte. Man kann Musik nicht stehlen. Das ist meine These. Im Übrigen, auch der genannte Wolfgang Amadeus Mozart profitierte von dem Umstand, dass es damals noch keine geschlossenen Verwertungskanäle im Urheberrecht gegeben hat. Der freie Fluss seines Geistes wurde auch inspiriert von anderen. Wer Mozarts Requiem hört, wird feststellen, dass es da erstaunliche Übereinstimmungen mit Haydn gibt. Man wird feststellen, dass Mozart Bach-Fugen überarbeitet hat und mit eigenen Kompositionen kombiniert hat. Man kann also sagen, Mozart remixte Bach. Ja, er mächte ihn. Er fledderte die toten Noten und schuf etwas Neues. Dieses Vorgehen würde heute mit wütenden Plagiatsvorwürfen und mindestens einem Prozess, der bis zum Bundesgerichtshof gehen würde, belohnt werden. Und es würde, glaube ich, weder dem Ansehen von Mozart noch seinen Erben besonders hilfreich sein. Die größte Musik, die unsere Vorfahren oder sogar unsere gesamte westliche Kultur geschaffen hat, entstand in nahezu anarchistischer Freiheit. Und trotz oder gerade dank dieser Freiheit konnte man als Komponist ein Vermögen verdienen. Das starre Urheberrecht ist gerade eine Einladung an Rechtsanwälte, auf die Plagiatsuche zu gehen. Gerade auch im Übrigen bei erfolgreichen Künstlern. Nehmen wir einen weiteren Lieblingskünstler von mir, auch das in Anführungsstrichen, den es erwischte, nämlich Bushido. Der konnte Anfang 2010 ein Lied davon rappen. Nämlich, damals wurde ja sein voller Plagiate bestehendes Album vom Markt genommen. Die bedeutende französische Gothic-Band Sanctuary, kennt ihr jemand von Ihnen? Also ich hatte die... Da muss ich... Wegen der Geschichte, okay. Ich kann mir nämlich... Also ich habe die Band vorher nicht gekannt, bevor ich von dem Prozess... Bitte? Er hat auch eine andere Band plagiert. Stimmt, so eine Heavy-Metal-Band irgendwie, auch aus dem Französischen, ne? Also jedenfalls, diese Band hatte sich dann, die haben sicherlich ein paar Tunes gehört, logischerweise, hatten dann im Grunde genommen ihre Rechtsanwälte losgeschickt und konnten vor dem Hamburger Landgericht beweisen, dass 13 Songs von Bushido Zitate dieser Band enthielten, was dazu führte, dass das Album erst einmal vom Markt genommen wurde, aber dann hinter den Kulissen, wie man weiß, ein millionenschwerer Tantiemvertrag ausgehandelt wurde. Ich habe mal spaßeshalber mir diese zu. Und ich würde Ihnen das Gleiche empfehlen, wenn Sie mal Interesse daran haben, wie Urheberrecht so funktioniert, mal die Originale angehört und das, was Bushido daraus gemacht hat, tut mir leid. Entweder ich habe nicht nur einen Sehfehler, sondern auch einen Hörfehler, aber Ähnlichkeiten habe ich dort zumindest, was das Gesamtwerk, was die Stimmung angeht, nicht erkennen können. Aber diese... Ja, bitte? Ich glaube, das Problem war nicht, dass der das nachgespielt hat, sondern dass er die Originalaufnahmen verwandt hat. Wie das halt im Hip-Hop so üblich ist, ohne aber den Künstler zu fragen, der ja durchaus die Rechte daran hatte. Das war das Problem, soweit ich mich an den Fall erinnern kann. Ja. Das ist in dem Fall ja ein sehr hartes Plagiat, ohne den Künstler zu fragen, die Musik von ihm zu verwenden und dazu was anderes zu rappen und damit Millionen zu verdienen. Steige da auch gerne darauf ein. Nur schauen Sie, genau das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man kann, eigentlich würde es dann nur um das um einen Verstoß gegen das Leistungsschutzrecht gehen. Wenn ich also praktisch eine vorhandene Musik nehme, die in irgendeiner Form für meine Stücke verwende, ja, dann ist ja erstmal nicht das Urheberrecht betroffen, sondern es ist das Leistungsschutzrecht betroffen, weil sozusagen das Werk, nämlich die Platte, die ich gemacht habe, ja nicht primär, ich könnte ja sagen, dass die Komposition gar nicht von der Band ist. Trotzdem wäre mein Leistungsschutzrecht davon betroffen gewesen. Da aber aus dem Leistungsschutzrecht wenig Honig zu saugen gewesen wäre, hat man sich auf das Urheberrecht bezogen. Das ist das Spannende. Sie haben Recht in Ihrer Darstellung, aber der Prozess ist ein Urheberrechtsprozess gewesen und keiner, der den Verstoß von Leistungsschutzrechten beinhaltet. Weil das Hamburger Landgericht hat sich auch am Ende, nämlich auf ein Urteil des BGHs aus dem Jahre 2008 bezogen, Es ist deshalb spannend, weil das Urheberrecht, von dem ich die ganze Zeit spreche, natürlich nicht nur das Gesetz ist, welches der Bundestag in dem konkreten Fall verabschiedet, sondern es wird im Moment sehr stark verändert, erweitert, festgelegt durch Rechtsprechung natürlich. Und der BGH hat 2008, wie ich finde, ein sehr extremes, restriktives Urteil zum Urheberrecht und die Zitierfähigkeit beschlossen. Ich darf hier mal den entscheidenden Satz formulieren. Es greift jemand in das Urheberrecht ein, der einem fremden Tonträger kleinste Fetzen entnimmt. So, das kleinste Fetzen, also das, was man früher mal so landläufig sagte, bis zu 7 Sekunden, 5 Sekunden darf man zitieren, ohne praktisch eine Urheberrechtsverletzung zu begehen, ist eigentlich mit dem Urteil aus dem Jahre 2008, welches gegenwärtig auch am Europäischen Gerichtshof zur Überprüfung ansteht, hinfällig geworden. Das heißt, kleinste Fetzen, der Entnahme kleinster Fetzen kann schon, bedeutet schon eine urheberrechtliche Verletzung. Es ist klar, dass natürlich Richter, und ich möchte jetzt das Durchschnittsalter, ohne jetzt respektierlich zu sein, ich habe ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, der Hamburger Richter nicht bewerten, aber die werden von Loops und von Samples wahrscheinlich auch noch nicht gehört haben. Und für die ist es natürlich fremd, weil sie eben auch in dieser alten Denkwelt der Urheber praktisch solche Fragen beurteilen. Unbeschadet der Tatsache, und Herr Bushido, wenn ich ihn mal so nennen darf, gehört, weiß Gott nicht, zu denjenigen, dessen geistiges Eigentum ich hier verteidigen möchte, insbesondere auch wegen der sehr kreativen Texte, muss ich trotzdem feststellen, dass ein so angelegtes Urheberrecht restriktiv ist und meines Erachtens und zunehmend auch die Schaffung neuer Werke verhindert. Und wenn ich dazu noch ein weiteres Beispiel anführen darf, was ich vielleicht sogar noch sehr viel spannender finde als das Bushido-Beispiel, das ist das Grey Album, ich weiß nicht, ob Sie das davon gehört haben, von Danger Mouse zum Jahre 2004. Danger Mouse hat Folgendes gemacht, er hat ein JC, das Black Album von JC genommen, und zwar die Vokalspuren und die Tonspuren des White Albums, das war auch Grey, des White Albums der Beatles. Und hat daraus dieses Mixe gemacht, wo jeder, der sich die anhört, auch feststellen wird, naja, da ist mal so ein Zitat zu hören, aber mehr auch nicht im Grunde genommen, letztendlich ein wirklich eigenständiges Werk erstellt, das im Übrigen von der Kritik weltweit als ein der besten Mix-Alben des Jahres 2004 besprochen wurde, mit extrem positiven Besprechungen von der New York Times bis zum Boston Courier. Selbstverständlich hat die EMI als die Rechteinhaber der Beatles-Songs sofort eingegriffen. Sie untersagte selbstverständlich die weitere Verbreitung dieses Albums und hatte auch allen Plattengeschäften, die in den USA eine der ersten 3000 Copies bekommen haben, mit einstweiligen Verfügungen sozusagen die weitere Verbreitung untersagt. Und hier kommt natürlich hier kommt das Internet jetzt ins Spiel und die entsprechende Entwicklung. Es hat einen Aufschrei des Protestes seinerzeit gegeben, weil jeder, der auch sich mit dem Werk auseinandergesetzt hat, sagen musste, hier ist etwas Neues, was Interessantes entstanden, was im Grunde genommen nicht durch das Urheberrecht verboten werden sollte. Zumal im Grunde genommen der Künstler auch bereit war, natürlich Tantiemen dafür bezahlen. Nur die EMI hat es einfach nicht gestattet, diese Sample zu verwenden. Also das heißt, es war nicht die Frage des Geldes primär, sondern es war eine Frage, das ist mein Werk und ich darf es sozusagen, und ein Dritter darf es nicht verwenden. Es gab aber im Internet seinerzeit eine wirklich, sagen wir mal, also nicht nur ein Aufschrei, sondern es gab viele Initiativen. Es gab den sogenannten Grey Day, ich weiß nicht, ob Sie von dem gehört haben, die Organisation Downhill Battle, die sich eigentlich genau um die Veränderungen auch von Urheberrecht bemüht, hat also praktisch zu diesem Tag aufgerufen. Es wurden mehrere Webseiten in Grau hinterlegt, geschaltet und im Grunde genommen dieses Album zum Download angeboten. Mit den entsprechenden Verbreitungen wurde dieses Album an diesem einen Tag 100.000 Mal weltweit heruntergeladen. Man kann sich vorstellen, die EMI hat selbstverständlich natürlich weitere Prozesse geführt. Sie sind auch im Grunde genommen rechtlich durchgekommen, haben es aber dann am Ende aufgegeben, weil der Gegendruck und der Image-Schaden größer gewesen wäre als die weitere Verfolgung dieser Angelegenheit. Nun könnte man ja vielleicht auch noch aus Urheberrechtssicht sagen, ja, man will einfach nicht, dass von den Beatles, die sind ja jetzt auch schon heilig gesprochen, Remixer entstehen. Weit gefehlt. 2 Jahre später nämlich kam George Martin, das ist der Produzent der Beatles, der ursprünglich ja auch gewesen, mit dem Anliegen an seinen früheren Arbeitgeber, die EMI und die rechte Vertreter der Beatles, nämlich mit der Idee, Remixe der Beatles-Songs für eine Show des Cirque du Soleil zusammenzustellen. Da die EMI darin natürlich auch die Plattenverwertungsrechte bekommen hatte, stimmte man sehr schnell zu und es entstand ein Beatles-Remix-Album, welches unter dem Titel Love dann 2004 auch erschienen ist. Wenn man sich auch noch diese Haltung überlegt und dann auch noch anschaut, wie die Beatles selber im Grunde genommen ihre aktiven Zeit mit Dingen umgegangen sind. Ich darf da an einen Song wie All You Need Is Love erinnern, wo massenhaft Zitate von Johann Sebastian Bach über die französische Nationalhymne verwendet wurde, also ein bewusstes Mittel auch praktisch von Mixes und Verarbeitung von anderen Tracks verwendet wurde, auch sehr erfolgreich verwendet wurde, dann wird das ein bisschen perfide. Wobei man natürlich den Beatles zugutehalten muss, sie wussten, die entsprechenden Komponisten sind schon lange tot, lange genug jedenfalls tot, um noch ihre Rechte durchsetzen zu können. An dieser Stelle merke man, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche, wie Robert Gernert gesagt hat. Eine letzte Anmerkung noch, weil dies natürlich in diesen ganzen Kontext hineingehört. Ich will sogar nicht verhehlen, dass ich im Zusammenhang mit diesem Urteil gegen Bushido eine gewisse klammerliche Freude empfunden habe. Weil nämlich besagter Künstler als der aktivste deutsche Interpret gilt, was das deutsche Abmahnunwesen angeht. Er hat insgesamt 7 Anwälte bei seinen Neuveröffentlichungen immer damit beschäftigt, allein im Grunde genommen zu gucken, ob seine Songs illegal heruntergeladen werden. Wenn dann natürlich jemand, der so genau darauf achtet, dass seine Rechte gewahrt werden, auch im Internet, selbst mit Rechten so umgeht, glaube ich, trifft es keinen Falschen. Aber es wird natürlich eine andere Problematik, der ein oder andere von Ihnen möglicherweise, Sie müssen sich jetzt nicht outen, auch schon zu tun hatte, natürlich deutlich. Wir haben mittlerweile, wird das Urheberrecht, welches ja eigentlich kein Urheberrecht ist, sondern ein Verwertungsrecht, welches praktisch der Industrie, wenn man so will, mehr oder weniger zugutekommt, natürlich durch das Abmahnwesen fast ad absurdum geführt. Wenn Sie sich überlegen, und dieses Beispiel ist kürzlich durch die Fachpresse gegangen, dass mittlerweile eine Anwaltskanzlei aus Hongkong in Vertretung von eigenen Künstlern Songs über Share-Portale ins Netz stellt, um dann anschließend die Abmahnungen loszulassen, dann wird es perfide. Es ist in Deutschland eine Kanzlei bekannt, wo irgendwelche dubiosen Greatest-Hits-Alben von relativ unbekannten deutschen Künstlern eingestellt werden, um dann nachhereinend dann die illegalen Downloads entsprechend zu verfolgen. Also die sich aus diesem Urheberrecht ergebende Abmahnpraxis ist meines Erachtens wirklich ein Punkt, der auch sehr zu Recht in der politischen Diskussion um die Veränderung des Urheberrechts eine, wie ich finde, wachsende Bedeutung gewinnen sollte und auch, wie ich finde, sowas wie gesellschaftlichen Protest braucht. Man muss dazu auch noch wissen, dass von den Abmahngebühren oder das, was dort die Rechtsanwälte eintreiben, beim Urheber so gut wie gar nichts ankommt. In einer Panorama-Sendung äußerte sich ein Anwalt, der eben praktisch in so einer Kanzlei gegen Piraterie sitzt, dahingehend, dass er sagte, 50% der Abmahnsumme bleiben bei uns, der Rest sind Kosten. Ob das jetzt so stimmt, kann ich nicht überprüfen. Es wird sicherlich auch was zu den Plattenfirmen gehen, sonst würden sie es ja nicht wirtschaftlich lukrativ verfolgen. Aber er sagte auch, in dieser Sendung, in der Panorama-Sendung im Interview, man setzt mittlerweile mit Abmahnungen teils mehr um als mit dem Verkauf von Platten. Also es ist sozusagen zu einem Ersatzgeschäft geworden, an die eben auch das starre Urheberrecht einen Beitrag mitträgt. Das starre Urheberrecht führt dazu, dass Sie, wenn Sie morgen auf YouTube gehen und heute auf YouTube gehen, feststellen, dass mit dem Hinweis, dass die GEMA es gesperrt hat, das ist zwar nicht ganz korrekt von YouTube, weil die nämlich im Voraus allen Gehorsam alles, was Urheberrecht rechtlich relevant sein könnte und nicht direkt von den Plattenfirmen kommt, selbst sperren, weil sie eben Angst oder Prozesse mit der GEMA fürchten, führt dazu, dass wir in Deutschland die restriktivste Urheberrechtssituation im Internet haben, was Sie als YouTube-Nutzer jeden Tag auch verfolgen können. Ein weiteres, letztes von mir anzusprechendes Problem ist in dem Zusammenhang, wo auch eine dringende Reform des Urheberrechts notwendig ist, woran man auch sieht, dass es eigentlich gar nicht mehr um den einzelnen Urheber geht und seine Rechte. Der gesetzlich gesicherte Alleinvertretungsanspruch, zum Beispiel der GEMA auf Künstler. Wenn ich also heute ein Werk schaffe oder generell Werke schaffe und sage, ja, ich lasse die, weil ich die auf Tonträger veröffentliche, von der GEMA vertreten, aber morgen mache ich eine Komposition, die stelle ich auf eine freie Lizenz zur Verfügung, dann darf ich dies nicht. Weil die GEMA sagt, wenn ich ein Stück von dir vertrete, vertrete ich alle Stücke von dir. Also das heißt, die Fragestellung, die ich eingangs formuliert habe, man muss eigentlich das Urheberrecht wieder auf die Füße stellen, nämlich dem Urheber, dem Schöpfer geistiger Leistungen und denjenigen, die an diesem Prozess beteiligt sind, also auch Musiker zum Beispiel, denen muss ich praktisch das Recht und das Heft des Handelns wieder in die Hand geben und nicht einer Verwertungsgesellschaft, auf die insbesondere assoziierte Mitglieder, das ist ein ganz kleiner Haufen von einflussreichen GEMA-Mitgliedern, die auf die Politik der GEMA Einfluss haben, die große Schar der Mitglieder sind ohnehin nur angeschlossene Mitglieder, jedenfalls keine, die in den Entscheidungsprozessen drinstecken. Deshalb ist es erforderlich, dass wir das Urheberrecht, ich muss nochmal einen Schluck hier nehmen, der Wind hat einem irgendwie den ganzen Flüssigkeitshaushalt durcheinander gebracht. Die GEMA hat auf jeden Fall ein großes Interesse daran, dass es zu diesen ganzen inneren Strukturen keine öffentliche Debatte gibt. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe in einer Recherche über die GEMA Ende der 80er Jahre, wo ich insbesondere mit vielen Musikern, mit Schöpfern gesprochen hatte, dann eine Reportage gemacht, die unter der Überschrift stand, ist die GEMA eine Mafia? Sie können sich vorstellen, es dauerte nicht besonders lange, hatte ich natürlich entsprechende Anwaltspost aus Frankfurt. Ich habe dann zitiert, dass die Mafia in der ursprünglichen Bedeutung ein streng hierarchischer Geheimbund war, der seine Macht durch Erpressung, Gewalt und politische Einflussnahme gewonnen hat und ich mich auch nicht, sagen wir mal, ich auf jeden Fall dazu stehen würde, dass diese Strukturen zumindest in der GEMA auch erkennbar sind. Auf jeden Fall hat man noch kurz bevor es dann zum Prozess kam, die Klage niedergeschlagen, also selbstständig zurückgezogen, weil man natürlich Angst hatte, dass eine entsprechende Öffentlichkeit auch für eine solche, für die Kritik an der GEMA dadurch hergestellt würde. Ich kritisiere aber in diesem Kontext nicht nur die GEMA, das will es mir auch nicht so leicht machen. Wir haben im gesamten Urheberrecht und deren Verwertungsketten die gleiche Problematik. Wenn Sie mal mit Theaterleuten sprechen, die vielleicht auf die Idee kommen, eine neue Bearbeitung von Bertolt Brecht ans eigene Theater zu bringen, dann werden Sie, wenn Sie das schon ankündigen oder wenn Sie das schon nachfragen, werden Sie im Grunde genommen bei denen nicht verzückte Gesichter vorfinden, sondern verzerrte Gesichter. Weil jeder weiß, dass die Brecht-Erben so puristisch sind mit dem Werk, dass eigentlich freie Bearbeitung so gut wie kaum möglich sind. Oder wenn Sie die Verlagsbranche sich anschauen. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, ich wollte vor mehreren Jahren eine deutsche Ausgabe des amerikanischen großartigen Autors Nelson Algren, der in Deutschland nicht mehr erhältlich ist, verlegen. War mir auch mit dem deutschen Übersetzer Karl Weißner bereits einig gewesen. Also er hatte das Buch in den 90er Jahren übersetzt und es stand, er war bereit dazu. Die Verlagsrechte lagen aber bei irgendeinem Schweizer Zwischenhändler, der aber etwa 3 Jahre gebraucht hat, um rauszufinden, dass er überhaupt diese Verlagsrechte hat. Ich will damit zum Ausdruck bringen, die jetzige Organisationsstruktur von Urheberrechten, die jetzt bestehenden Verwertungsketten, verhindern auch, dass großartige kulturelle Güter den Weg auf den Markt finden oder auf den Markt zurückfinden. Aus dem Grunde denke ich mal, dass es notwendig ist, das Urheberrecht in diesem Sinne deutlich zu reformieren, zu verändern. Und bis das dann soweit ist, hege ich dann noch eine weitere Hoffnung. Sie haben ja, also ich denke mal, mit dem Foto von mir werde ich kein Geld verdienen. Aber ich könnte ja folgende Hoffnung haben. Vielleicht kann ich den Versuch noch unternehmen, Sie jetzt alles zu fotografieren. Und wenn ich Glück habe, ist einer von Ihnen in den nächsten Tagen vielleicht an einer Flugzeugentführung beteiligt. So ist es zumindest einem Fotografen aus Haiti gegangen, der 2010 bei dem Erdbeben dort mit seinem Handy Fotos machte, sie über Twitter in die Welt schickte. Eins hatte sich eine New Yorker Fotoagentur, Air Press, abgegriffen, gesagt, das ist ein großartiges Foto. Es wurde weltweit verbreitet, dieses Handyfoto, weil man dachte, wenn er es im Grunde genommen über das Handy abgegeben hat, dann ist es auch weg. Der gute Mann hat, nachdem er in der Zeitung erfahren hat, dass dieses Foto einen internationalen Pressepreis gewonnen hatte, sich natürlich logischerweise, am besten in solchen Fällen in New York, an die Gerichte gewendet. Und das Gericht hat selbstverständlich das Urheberrecht ihm zugesprochen. Er ist nicht ganz mit seiner Forderung durchgekommen, einen Schadensersatz von 44 Millionen. Er musste sich am Ende mit 1 Million zufrieden geben. Das wäre jetzt meine Hoffnung auch für heute. Vielen Dank. Zeithammer. Also als erstes mal die Trennung oder diese alte Aufteilung, dass sozusagen der Komponist und der Textdichter, es ist nicht sauber gegendert, gebe ich zu, aber das ist im Grunde genommen schon einfach, das ist eine Illusion, die heute mit einem Großteil von kreativen Prozessen nichts mehr zu tun hat. Das heißt also, man muss die Urhebereigenschaft neu definieren. Da traut sich übrigens gegenwärtig so gut wie niemand daran. Ja, das wird man weder in den Papieren der Grünen noch in den Papieren der Piraten finden. Das ist aber absolut notwendig, weil dieser Prozess, den ich vorhin exemplarisch für den Musikbereich beschrieben habe, findet auch zunehmend in anderen Bereichen statt. Ja, es ist ja auch paradox, wenn Sie sich zum Beispiel an diese Fotorechte überlegen. Da ist noch so eine Formulierung drin, die, wenn Sie am Computer eine Fotografie quasi erstellen und bearbeiten, dann ist es nicht eine, da ist es eben kein Foto, weil es nicht in einem fototechnischen Verfahren erfolgt ist. Also das heißt, wir haben im Grunde genommen kreative Prozesse, wie sie heute auch teilweise entstehen, auch übrigens in Buchproduktionen. Nicht überall ist tatsächlich der Autor, der außen drauf steht, auch drin. Es gibt zunehmend auch Kooperationen. In dem Prozess sind sehr viel stärker auch Leute. Warum ist ein Lektor zum Beispiel, warum hat er eigentlich keine Bedeutung? Warum hat der Übersetzer keine urheberrechtliche Bedeutung? Jeder weiß insbesondere, wer sich mit amerikanischer Literatur auseinandersetzt, welche hohe Bedeutung die Übersetzer auch für die Attraktivität des Buches auf dem deutschen Markt haben. Ja? Sie haben ein ganz kleines, sehr, sehr eingeschränktes Urheberrecht an den Dingen. Das heißt, der Urheberrechtsbegriff muss neu definiert werden und den Bedingungen einer auch kooperativ und unter Zuhilfenahme auch technischer Mittel operierenden Urheberschar, wenn man so will, gerecht zu werden. Das halte ich für einen sehr entscheidenden Punkt. Ich mag noch Verständnis dafür. Also die Tatsache, dass mein lächerliches Foto von vorhin eine rechte Wirkung haben könnte bis zum Jahre 2100, vielleicht wenn ich ein bisschen älter wäre, noch länger, ist doch paradox, wenn man sich überlegt. Das heißt, es müssen doch im Urheberrecht die Verwertungsketten unterschiedlicher Werte unterschiedlich bewertet werden. Ich denke, dass eine Verwertung zum Beispiel für den Bereich Popularmusik, also Ein Hit ist ein Hit. Und wenn da im Grunde genommen morgen keiner mehr ist, also wenn ich da eine 5-jährige, 10-jährige Schutzfrist habe, dann habe ich doch eigentlich alles das, was ich in so einem also mit einer solchen Produktion dann ansprechen formuliere, auch letztendlich erreicht. Da sind dann gerade auch noch vor dem Hintergrund dieser Zitierrechte mir die Hände gebunden, die nächsten 70 Jahre was zu machen. Das ist völlig lächerlich. Andere Werke, die eben auch, sage ich mal, eine niedrigere Berghöhe haben, wie die Urheberrechtler sagen, trifft das genauso. Also ich denke, die Begrenzung zum Beispiel unterschiedlicher Werke, was die Bindungsfristen angeht, wäre ein zweiter Punkt. Ob man wirklich 70 Jahre nach dem Tod eines Urhebers Kindern, Enkelkindern, 3 Generationen noch davon profitieren, ob das notwendig ist, diese Frage muss man sich auch seriös stellen. Ich meine, wenn ich mir das zum so einem armen Menschen wie Paul McCartney anschaue, der ja bekanntermaßen Privatvermögen von etwa 1 Milliarde hat, nicht? Also ich habe mir mal so spaßeshalber ausgerechnet, natürlich ist es eine Ausnahme, ist mir völlig klar, aber müssen dann im Grunde Kinder, Kindeskinder die nächsten 4 Generationen sozusagen von den Beatles-Songs der 60er Jahre profitieren, was sie ohnehin tun, weil ein Vermögen von 1 Milliarde, ich weiß nicht, ob Sie das mal versucht haben auszurechnen, wenn ich jeden Tag $1,000 ausgebe, wie lange brauche ich denn, um 1 Milliarde auszugeben, schätzen Sie? Ich kann es Ihnen einfach sagen, 2700 Jahre. Ja, ist ja eine lange Zeit. Also ich will damit zum Ausdruck bringen, ein Urheberrecht, das auch primär diejenigen, die überproportional die Erfolgreichen schützt und nicht zum Beispiel diejenigen, die beginnen, in kreativen Prozessen drin zu sein. Und das ist zum Beispiel im Urheberrecht so. Ich bin durchaus ein Anhänger davon, dass es die Sonderregelung gibt für klassische Musik, also für den Bereich der sogenannten E-Musik. Die Trennung finde ich zwar albern, aber die Tatsache sozusagen, dass diejenigen, die im Unterhaltungsmusik Geld einspielen, sozusagen auch im Grunde genommen den anderen Bereich subventionieren, finde ich nicht schlimm. Das heißt, den großen Topf, und da ist genug drin mit den 800 Millionen, wie ich es gerade formuliert habe, auch dazu zu verwenden, dass junge Künstler ermutigt werden, im Grunde genommen auch Werke zu schaffen, finde ich auch, also die Verteilung der ganzen Geschichte, finde ich ein ebenso wichtigen Aspekt. Also es gibt viele Aspekte, wo ich sage, das ist ein Stellschrauben, an dem man drehen kann. Ich fürchte nur, dass die Lobby zu groß ist. Derjenigen, die eben praktisch auf der anderen Seite sitzen. Ich meine, es ist auch nachvollziehbar. Wer gibt gerne ab von den Futterpröben, an denen er sitzt? Gerne. Also niemand ist verpflichtet, sich von der GEMA vertreten zu lassen. Das muss man erstmal soweit sagen. Das heißt, man verzichtet. Es gibt mittlerweile kleinere Organisationen in den Staaten, beginnt das auch auf einer breiteren Ebene auch sich zu verbreitern. Auch Verwertungsgesellschaften, das ist ja im Grunde genommen, es ist ja privates Recht. Von wem ich mich vertreten lasse, darf ich als Künstler selbst entscheiden. Das Problem ist, dass die GEMA den Alleinvertretungsanspruch dann erhebt, wenn du einmal dort Mitglied bist. Ja, das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, das Stück, das gebe ich jetzt mal an die GEMA und das Stück, das werfe ich jetzt mal als Common Lizenz auf den Markt. Das ist das Problem. Aber es gibt natürlich solche Formen, sich auch selbst zu vertreten oder, wenn man so will, in so Urhebergemeinschaften zu vertreten. Es gibt ja so eine Initiative, das ist so eine Untergruppe des Deutschen Musikrates, die haben sich so entwickelt, die auch so eine Initiative entwickelt haben. Ich mache Musik auch ohne GEMA, die auch ganz bewusst im Grunde genommen versuchen, ihre Rechte selbst wahrzunehmen. Also es gibt diese Gegenbewegung, das ist klar. Die Frage ist nur, knacken die im Grunde genommen wirklich den Punkt, wo man sagen kann, es ist relevant. Ich gucke jetzt mal nach. Ich gucke in der Zwischenzeit nach, dauert ein bisschen was, ein paar Seiten hier, die ich hier durchfriemeln muss. Ich könnte aber gerne noch weitere anmerken. finde es noch. Aber vielleicht lassen Sie sich erstmal davon nicht aufhalten. Sie können ja ich kann Ihnen ja die Antwort dann auch gleich nochmal so zuwerfen, wenn ich die hier habe. Haben Sie noch weitere Anmerkungen? Soweit ich weiß, gibt es keine Schutzmöglichkeiten für Rezepte und Modeentwürfe. Was glauben Sie, warum es aus der Richtung keine Bestimmung gibt, da Schutzmittel einzuführen? Das ist eine gute Frage. Das würde ja auch mal angezeigt sein. Also ich weiß nicht, ob die können das ja nicht auf die Berghöhe abstellen, weil, ne, bei meinem Clips-Beispiel hat man ja gesehen, die Berghöhe kann es heute nicht mehr sein. Es ist in dem ursprünglichen Kanon nicht vorgesehen gewesen. Also Zeichnungen, also regelrechte Entwürfe, die mit Zeichnungen verbunden sind, können geschützt werden wiederum. Ja? Also ich bin jetzt in der Modebranche nicht so zu Hause. Ich weiß also dort nicht, wie Entwürfe entstehen, ob die erst auf dem Laufsteg erkennbar sind oder ob die vorher schon praktisch als Werk erkennbar sind. Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten, seriös. Das hat aber auch ein bisschen was mit eben auch Überlieferung zu tun. Ich meine, ich persönlich muss Ihnen ehrlich sagen, ich finde es sehr paradox, in welcher Form auch das Werk von Architekten urheberrechtlich geschützt ist. Man könnte ja nun sagen, das Urheberrecht war ja auch mal dazu da, schöpferische Leistungen, die nicht bezahlt werden, so von der Allgemeinheit, durch entsprechenden Schutz aufzuwerten und dafür eben dann auch das Recht auf Entlohnung zu bekommen. Ob das so bei den durchschnittlichen Honoraren von Architekten wirklich ein Schutzrecht ist, was man unbedingt braucht, kann man sich auch drüber streiten. Was ja, wie wir am Beispiel ja des Hauptbahnhofs in Berlin auch gesehen haben, auch dazu führen, dass man sagt, nö, hier wird nichts verändert. Ich meine, Eigentum und Peng, ja. Aber das ist sozusagen das Gegenbeispiel zu der Modefrage, die ich nicht beantworten kann. Was ich nicht ganz verstehe, ist, letztendlich ist ja das Hauptziel des Urheberrechts, wie gesagt, dass eigentlich mehr Geld beim Künstler ankommt, auch wenn es verändert. Also mehr Leute von dem direkten kreativen Schaffen profitieren können, die direkt daran beteiligt sind. Und wenn man aber heute schon das Problem hat, dass nur ein geringer Teil des Erlöses von CDs zum Beispiel direkt beim Künstler ankommt, weil es ein riesiger Verwertungsprozess im Moment entstanden ist, ist ja andererseits dafür eintreten, dass noch mehr Leute direkt am Urheberrecht beteiligt sind, als zum Beispiel Übersetzer oder Lektoren bei Büchern, führt es dann nicht dazu, dass letztendlich das System noch komplexer wird und noch mehr Urheberrechtsfragen auftauchen und noch mehr Widersprüche oder Einsprüche stattfinden können, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ein Buch wieder zu verlegen in Deutschland oder eine CD zu samplen, wenn letztendlich 30 direkt Urheberrechtsbeteiligte ihre Bestätigung dafür geben müssen. Also dafür gibt es ein Ideenmodell, das man zum Beispiel sagt, also es entsteht nicht aus dem Sample ein vollständiges Urheberrecht. Wir haben hier ohnehin ja so die paradoxe Situation bei uns, wenn ich das nochmal so sagen darf, dass die GEMA nicht darauf abstellt, wie viel Prozente zum Beispiel, ich kann das mal am besten im Live-Bereich festmachen, ne? Da spielt also eine Band auf der Bühne und die schrammeln den ganzen Abend ihre eigenen Songs. Und dann haben sie es bis zur Zugabe ausgehalten. Und dann spielen sie als Zugabe einen U2-Song. Ha! Mit folgender Wirkung, die gesamte Veranstaltung wird GEMA-pflichtig. Vorher war sie es nicht, bis zur Zugabe. Und zwar in voller Höhe, nicht anteilig. Ja? So, das heißt, man könnte natürlich auch urheberrechtliche Regelungen treffen und sagen, generell bei Samples zum Beispiel wird eine Pauschale, eine bestimmte Anteil, weil übrigens auch die rechte Vertretung passiert ja selten von den Künstlern selber oder von den Urhebern selber, sondern passiert über Musikverlage. Auch so ein Relikt aus der alten Zeit. Musikverlage wurden gemacht, um Noten zu verlegen. Nun frage ich Sie mal, wann das letzte Mal von Bushido Noten verlegt worden? Ja? Also das sind auch so Relikte, wo es einfach nur um Verwertungsketten geht. Oder ich nehme mal den Buchbereich. Es ist doch ein Hohn, wenn Sie jetzt mal vielleicht auf die Idee kommen, ein E-Book sich zu kaufen. Ja? 1 Euro unter also gerade Neuerscheinung, nicht? Also was ich... 22,90 kostet irgendwie die gebundene Ausgabe, 21,90 das E-Book. Das heißt, Sie müssen keine Bücher mehr drucken. Es ist sozusagen der gesamte teure, aufwendige Vertrieb, alles fällt weg. Aber das Buch kostet dasselbe. Beim Autor kommt übrigens immer der gleiche Prozentsatz an. Also wir müssen den Urheber, den Schöpfer, den müssen wir stärken. Aber die Verwertungskette, wo sozusagen immer mehr Menschen dran verdienen, auch in Zeiten, wo es teilweise nicht mehr nötig ist. Wir haben es erlebt, Kate Nash sagt Ihnen vielleicht was. Kate Nash hat ihr erstes Album zu Hause auf ihrem Macintosh produziert, hat das übers Internet vertrieben, hat damit 650.000 Pfund verdient. Ja? Die brauchte keine Plattenfirma mehr. Die hat im Grunde genommen sich selbst verwertet. Komischerweise ist es jetzt trotzdem zu einer gegangen. Ich weiß nicht, welche Reize da damit verbunden sind. Aber fest steht, wir haben auch das, die Technologie schafft dem einzelnen Künstler auch sehr viele Möglichkeiten. Ich sage mal, die Verwertungskette, die Vermarktung ist demokratisiert worden. Es wird nur viel zu wenig genutzt. Und damit sind immer noch diejenigen, die an den Futtertrügen an der gleichen Stelle sitzen, obwohl sie eigentlich keine Aufgabe oder eine verminderte Aufgabe haben, mit höheren Prozentsätzen beteiligt. Und das lasse ich mir nicht als einen Schutz des Urheberrechts verkaufen. Das ist eine reine kapitalistische Vermarktungsstrategie, die von dem am wenigsten bei Urheber ankommt. Und ich sage mal, für alles gibt es Antworten. Auch für Ihre Frage gibt es eine Antwort. Ich denke mir, die ist noch nicht mal schwer. Man kann letztendlich sagen, jawohl, es gibt eine Urheberrechtsabgabe, auch für Samples, aber es gibt auch eine freie Verwendung. Es gibt ja dieses wunderbare Beispiel gegenwärtig, über das ich viel gelacht habe. Der meistgehasste Mann dieses Landes, Heino, ja, hat ja jetzt irgendwie mit freundlichen Grüßen gemacht, Nummer 1 in den LP-Charts, aber weil er ja nirgends Genehmigungen gekriegt hat. Also müssen wir mal wissen, also Sie brauchen den Komponisten, den Rechtegeber für eine Genehmigung der Bearbeitung. Ja? Also er hätte die nicht gekriegt, also Rammstein hätten die gesagt, Heino, mach mal oder so. Ja? Also es ist aber nach deutschem Recht natürlich möglich, eine Coverversion, die völlig unverändert ist, die kann ich verwenden. Übrigens, diejenigen, die jetzt alle schimpfen auf den Heino, die freuen sich natürlich, würde ich dann geben, weil von der Urheberrechtsabgabe profitiert Rammstein, Müller, Westernhagen und die Ärzte. Ja? Ist so. Ich habe Ihre Frage nicht vergessen, ich gucke dann gleich in Ruhe mal nach. So? Ja, ich will Sie ja nicht zwingen, um bei dem schönen Wetter jetzt hier in dem Raum zu bleiben. Also, ja, bitte. Ist eine grobe Verletzung des Urheberrechts. Das heißt also praktisch die Werkhöhe übrigens, Sie können sogar das von Urhebern nicht mehr geschützten Werken, wenn der Künstler eben, ne, wenn der Olle Rembrandt schon mal ein bisschen länger als 70 Jahre tot ist, kann es trotzdem sein, dass Sie im Grunde genommen ein Foto nicht veröffentlichen dürfen, weil nämlich das Bild in einem bestimmten Museum hängt und die praktisch die Bildrechte daran haben. Das ist aber kein Urheberrecht. Das ist sozusagen ein Bildverwertungsrecht. Diese ganze Frage, wann man das Urheberrecht verletzt, ist auch immer eine Frage sozusagen der jeweiligen Werkhöhe. Es gibt ja noch ein Beispiel, wenn ich das noch abschließend kurz als Anekdote erzählen darf, das ist die sogenannte Parodie. Ich bin ein großer Freund, sagen wir mal, von nicht so ganz bierernsten politischen Wahlkämpfen. Und im letzten Landtagswahlkampf habe ich mir den Spot der Freien Demokratischen Partei angeschaut, wie Herr Zastrow sozusagen durch ein Kornfeld wartet und uns erzählt, wie wichtig die FDP ist. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch ein schöner Spot. Habe den Spot genommen und habe ihn neu getextet. Habe aber die alten Bilder verwendet. Sie können sich vorstellen, auf YouTube war das Ding 2 Tage. Da hatte die Produktionsfirma, die dieses Video produziert hatte, die Urheberrechtsverletzung angemeldet und YouTube im Voraus einen Gehorsam runtergenommen. Ich hätte aber zwischendurch schon mehrere russische Server gefunden, wo man das auch ganz gut hinterbekommen hat. Und ich war auch ganz stolz, dass ich 3 Tage lang auch deutlich höhere Reichweiten hatte als das Original, weil natürlich auch die Dummheit, sich dagegen zu wehren, auch ein bisschen Presse gebracht hat und also es war kontraproduktiv. Es hat dann im Anschluss, Sie können sich vorstellen, die FDP hat mich gar nicht verklagt, sondern die Produktionsfirma, wegen Urheberrechtsverletzung. Ja, also der Text wäre ja praktisch im politischen Meinungsstreit, kann man wäre das ja nicht angreifbar gewesen. Aber man hat eben gesagt, hier liegt eine klare Urheberrechtsverletzung vor. Ich habe praktisch Herrn Sastro, wenn sich mal, Sie können sich diesen Spot auch gerne noch im Internet angucken, steht auf meiner Webseite, glaube ich, noch. Der ist nun wirklich, sagen wir mal, also man würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass Herr Sastro das sagt. Ja, also, und es ging beim Landgericht in Leipzig in dem Prozess, die haben auch tatsächlich das Ding durchgezogen, also ich habe natürlich das Parodierecht für mich in Anspruch genommen. Und ich komme deshalb darauf, weil die Frage sozusagen der Werkhöhe oder der Perspektive zum Werk auch entscheidend ist für das Recht, was man hat. Und bei der Parodie ist es eben so, dass sie eben als solche erkennbar sein muss. Ja? Also wenn ich einen Klee parodieren, also eine Art Karikatur davon machen würde und sozusagen eine entsprechende Entfernung zum Werk in meinem eigenen Werk zum Ausdruck bringen würde, dann könnte ich dies tun, ohne dass ich in eine Verletzung von Rechten hineinkäme. So in meinem konkreten Fall auch, ja, für mich in Anspruch genommen, das war eine antithematische, so heißt das, Behandlung des Themas, ja. Jeder musste erkennen, so, dass hier die Bilder eigentlich nur, wenn man so will, der Rahmen sind für diese Parodie. Und da war natürlich die FDP-Agentur völlig anderer Auffassung, hatte ja auch Schadensersatzhöhe von, glaube ich, 70.000 Euro gleich mal so locker. Das war etwa so das Honorar, was sie schon mal gekriegt haben. Die wollten aber verdoppeln. Das war wahrscheinlich so wie im Poker. Aber sie haben mit Glanz und Gloria vor dem Landgericht in Leipzig verloren. Die haben ganz klar gesagt, das ist eben praktisch als Parodie erkennbar und damit im Grunde genommen auch die antithematische Behandlung steht im Mittelpunkt, also das eigene Werk steht im Mittelpunkt. Das können Sie übrigens auch mit Musik machen. Sie können Musik verkaspern. Sie können, das gibt es übrigens auch reichlich auf dem Markt, und es ist doch klar, dass der Autor im Grunde genommen Ihnen keine Genehmigung dafür gibt, dass Sie jetzt einen schönen Song veralbern wollen. Ja? Also sprich, in den konkreten Fällen brauchen Sie, das ist dann eine freie Bearbeitung oder kann eine freie Bearbeitung sein, für die im Übrigen dann auch ein eigenes Urheberrecht entsteht. Sie können also mit dem Song eines Dritten, wenn Sie lustig genug sind, also die Werkferne so groß ist, können Sie ein eigenes Urheberrecht erwerben, ohne dass Sie im Grunde genommen die Urheberrechte anderer verletzen. Nein. Also auch da kommt es drauf an, ist die Bearbeitung rein technischer Natur. Also zum Beispiel beim Foto sagt man im Allgemeinen, wenn man es jetzt schön macht, ja, dann reicht es nicht aus. Wenn ich es aber so verarbeite, dass sie über irgendwelche lustigen Photoshop-Filter jage und daraus was Eigenes mache, dann ist es erlaubt. Solange sie das für sich, das muss man auch mal dazu sagen, die private Nutzung ist immer erlaubt. Ich kann mir im Grunde genommen von den Beatles einen Song zu Hause irgendwie und ich rappe darauf wie ein Blödmann. Ja? Solange ich es nicht veröffentliche, ist es alles okay. Das heißt, Sie können keine Urheberrechtsverletzung begehen, ohne dass Sie es veröffentlichen. Also einer größeren, breiteren Anzahl von Menschen zur Verfügung stellen. Für sich selber können Sie alles machen. Sie können den Klee auch zerreißen. Also ist alles erlaubt. Wenn das jetzt jemand kaufen möchte? Bitte? Wenn das jetzt jemand kaufen möchte? Ja, dann wird es schwieriger. Dann muss eben die Werk Entfernung so sein, dass das ein eigenes Beispiel ist. Ich meine, mein liebstes Beispiel, Sie kennen vielleicht denjenigen, der dieses Buch gemacht hat und diese Projekte macht, Kunst aufräumen. Ne? Also der nimmt sozusagen die Originalbilder und räumt auf. Ne? Also wenn da irgendwie der Gehstock an der falschen Stelle ist und wenn das alles so unsortiert ist in dem Stillleben, dann räumt er das einfach auf. Also er macht halt sozusagen eigentlich, ja, verwendet die Originalinfidenzien, wenn man so will, des Bildes, aber arrangiert die neu. Völlig eigenes Kunstwerk. Keine Urheberrechtsverletzung. Hat man probiert im Übrigen in der Schweiz gegen ihn vorzugehen, hat der Richter sich totgelacht. Das ist klar ein eigenes Werk, völlig eigene Herangehensweise. Bei Ihrem Foto muss ich noch eine weitere Bemerkung machen. Unter Umständen ist das Foto gar nicht geschützt. Weil nämlich Sie können, also es gibt vom Schutz ausgenommen, sind immer auch, das war übrigens auch das Problem bei diesem letzten Beispiel von mir da aus Haiti, es war ja ein Foto des Zeitgeschehens, wenn man so will. Wenn dieses Foto keinen Preis gewonnen hätte, sehr schwierig geworden mit der Geltungmachung des Urheberrechts. Also wenn Sie jetzt ein aktuelles Foto vom Bauzustand der Waldstädtchenbrücke in der Sächsischen Zeitung hätten, ich weiß nicht, das wird Sie wahrscheinlich so besonders reizen, selbst zu verwenden, aber wenn es sowas wäre, ist die Fragestellung, ob es überhaupt eins ist, an dem es Urheberrechte gibt. Es kann aber daran Leistungsschutzrechte des Verlages geben, also der Sächsischen Zeitung oder woher es auch immer kommt. Hier ist das zum Beispiel das Logo von der Taz, das dürfen Sie ja ohne den Schriftzug nicht mehr nutzen, weil sich das Jack Ruskin hat patentieren lassen. Aber 20 Jahre später, als die Taz das halt schon verwendet, warum können die das? Also es ist ja schon viel älter, dass die Taz das benutzt. Ja, das ist das Problem von Markenschutzrechten. Das heißt also, man kann bei Markenschutzrechten, kann man, sagen wir es mal so, dieses berühmt, ich will es an einem anderen Beispiel deutlich machen. Dieses berühmte Häkchen, was eigentlich das Logo von Nike ist. Ja? Hat es vorher schon längst gegeben. Diejenige, die das für Nike entwickelt hat, hat es wirklich geklaut. Hat sie ja auch zugegeben. Ich meine, ist ja auch hart bestraft worden, hat ja nur $100 gekriegt für diese Logoentwicklung als Mitarbeiterin. Aber diese Marke war nicht geschützt gewesen. Das heißt, dieses Logo war nicht geschützt. Die Taz war also in dem konkreten Fall markenschutzrechtlich. Da muss ich auch den Unterschied nochmal in zwei Sätzen erklären. Sie müssen sich ein Urheberwerk, ein urheberrechtlich schützbares Werk, nicht schützen lassen. Es ist, deshalb habe ich vorhin gesagt, es ist mit dem Zeitpunkt, wenn ich auf diesen Knopf gedrückt habe, entstanden. Es ist ausgelöst. Es ist dann nur noch eine Frage der Beweisbarkeit. Also Sie haben sehr häufig Prozesse, in Amerika waren es in den letzten 20 Jahren Hunderte, wo zwei Komponisten behaupteten, sie sind zum gleichen Zeitpunkt auf die gleiche Idee gekommen. Ich will jetzt mal nicht die Wahrscheinlichkeitsrechnung anstellen, aber wenn der eine beweisen konnte, dass er früher dran war, weil er es seinem Rechtsanwalt hinterlegt hat, weil er eine Riesenparty irgendwie zur Veröffentlichung des Songs gemacht hat und irgendwie 170 Zeugen hatte, dann steht ihm das Urheberrecht zu. Wenn die Taz also, wenn wir hier einen Urheberrechtsfall hätten, hätte Jack Wolfskin keine Chance, weil es beweisbar gewesen wäre, dass sie früher dran waren. Die haben aber eine Wortbildmarke sich schützen lassen, Jack Wolfskin, und da ist eben Teil auch diese Tatze. Und das ist, Sie müssen sich Wortbildmarken tatsächlich schützen lassen, da reicht es eben nicht aus, dass sie einfach nur existiert. Wortmarken reicht manchmal aus, nehmen wir einen Zeitungstitel zum Beispiel, der erscheint ja auf dem Markt, den müssen Sie sich nicht unbedingt schützen lassen. Sie haben nur den Nachteil, wenn die Zeitung nicht mehr erscheint, ist auch relativ schnell das Titelrecht weg. Ne? Also so kann es passieren, dass Sie, ich glaube 7 Jahre ist das Schutzrecht nur, also Sie geben eine Zeitung heraus, geben Sie sie nicht mehr raus und 7 Jahre später ist das Titelrecht weg. Aber solange Sie sie rausgeben, müssen Sie sie nicht schützen lassen. Bei solchen Logos ist es was anderes. Da ist das eine Wortbildmarke, muss sozusagen eingetragen werden wie ein Patent. Das ist eine gute Frage. Denke ich mal drüber nach. Ich glaube zwar nicht, aber es klingt erstmal gut. Also die Frage ist, wie weit ist das Wolfskin-Tatze von der Tatze entfernt? Das müsste ich jetzt mir nochmal sozusagen genauer angucken. Aber vom Prinzip her haben Sie recht. Das heißt, ich kann eine Wortbildmarke besitzen und trotzdem nicht das Urheberrecht. Das ist das Paradoxe. Ich kann ja morgen hingehen in der Behauptung, dass mir irgendein Logo, irgendein Wort auch gehört und melde es an. Es kann niemand überprüfen, ob ich der Rechteinhaber bin, also kriege ich es angemeldet. Also habe ich erst einmal, solange niemand widerspricht, die Wortbildmarke. Und dann kommt ein Urheber um die Ecke und sagt, das habe ich aber gemacht. Dann habe ich zwar die Wortbildmarke, aber ein Problem. Weil derjenige im Grunde genommen natürlich die daraus resultierenden Verwertungsrechte von mir fordern kann als Urheber. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es war ganz nett.